Ihr seid einen Tacken zu laut. Ohne Scheiß. Man hört das Schlagzeug kaum. Ist so. Stimmt, die waren gut. Ja, ja. Ich fand das aber ausgiebig. So. Aber wenn das auch ausgiebig. Ja, ja. Kam eh so geil. Ist hier noch ein Rocker hier? Oder? Ja, weiß nicht.